Hörverständnisübung Nummer 1. Ein Telefongespräch. Walter möchte seine Freundin Erika anrufen, um ihr etwas mitzuteilen. Am Telefon meldet sich der Vater des Mädchens. Ja, hier Schreiber. Guten Tag, hier Walter Lang. Ah, Walter, freut mich, dass du mal wieder anrufst. Sag mal, du hast dich lange nicht mehr sehen lassen. Was war denn los? Ach ja, wissen Sie, Herr Schreiber, das Abitur kommt bald. Ja. Und da gibt es eben doch eine Menge zu lernen ja, und zu natürlich, arbeiten. Ja, freilich, ja. Aber du willst sicher Erika sprechen, was? Ja, ist Erika da? Oh, das tut mir aber leid. Nein, die ist beim Tennis. Die, immer mittwochs. Oh, schade. Kann ich ihr was ausrichten oder willst du sie lieber persönlich sprechen? Ja, ich wollte sie eigentlich nur was fragen. Mhm. Es ist nämlich so... Am Samstag sind wir eingeladen zu einer Geburtstagsparty bei einem Freund. Ah, ja. Und ich wollte Erika eigentlich nur fragen, ob sie mitkommen könnte. Ah ja, das ist so eine Sache. Weißt du, wir wollten am Samstag ans Meer fahren. Meine Frau ist zur Kur dort, weißt du, seit einer Woche. Oh ja? Das wusste ich ja nicht. Erika hatte mir doch gesagt, dass ihre Mutter erst im Herbst fahren würde. Na ja, das war jetzt praktischer, das war besser. Sie ist jetzt schon losgefahren. Ja, was machen wir denn da? Können die vielleicht heute Abend nochmal anrufen, wenn sie da ist? Aber ob sie am Samstag... Weißt du, Samstag, da kommen wir ziemlich spät nach Hause. Ob sie dann noch Lust hat zu einer Party? Du, ruf heute Abend nochmal an und besprich das mit ihr persönlich. Ja, also heute Abend dann gegen 8 etwa? Naja, es ist vielleicht besser um 9, da ist sie auf jeden Fall wieder zu Hause. Ja, gut, dann rufe ich eben um 9 nochmal an. Ja, gut. Vielen Dank, Herr Schreiber. Auf Wiederhören. Wiederhören.